Der Staub der Kanäle, das Wechselprogramm, die Zeitschrift ein Muster für Taten und Drang. Du zappst durch die Stunden, erst vor, dann zurück, inmitten des Raums, was hast du doch Glück. Ein Kind in den Armen, der saugende Mund, in einem Fahrzeug. Ich suche dich und nach einem Zentrum, einer Mitte, die Stadt. Ich fahre und fahre, das Kind trinkt sich satt.